damit herzlich willkommen zu meinem kleinen Reha-Tagebuch Frank Goes Schönhagen. Tag 20. T minus 48 Stunden. Okay, so ganz stimmt das nicht, aber gefühlt ist es so. Als ich heute Morgen beim Frühstück saß und Jens und Bernd, nennen wir sie mal so, verabschiedete, habe ich gedacht, noch 48 Stunden, dann bist du auch auf dem Heimweg. Und es ist gut so. Ich werde hier und da gefragt, wie ich es hier finde. Ich sage dann, schön, aber jetzt ist auch gut. Auch Klaus hat heute geschrieben und gefragt, wie ich es sehe, ob es gut ist, nach Hause zu fahren oder ob ich lieber noch eine Woche hier bleiben würde. Worauf ich schrieb, ich bin echt froh, wenn es am Donnerstag nach Hause geht. Wüsste nicht, was noch eine Woche hier bringen soll. Da komme ich lieber eine Woche zu dir. Das klingt nach einem guten Plan, kommt postwendend als Antwort zurück. Beiläufig spule ich mein Programm hier ab. Und heute ist wirklich noch einmal viel geplant. So, dass ich bis zum Mittagessen mit Crosstrainer, Muskelaufbau, Ergotherapie und Physiotherapie dauerbeschäftigt bin. In der Wirbelsäulengruppe, also der Physiotherapie, musste ich heute wieder aufpassen, dass mir die Übungen nicht die frisch verheilte Wunde aufreißen. Da werde ich in nächster Zeit noch etwas vorsichtig sein müssen. Aber ich habe hier bei den Physiotherapeuten auch sehr gute Übungen für zu Hause gelernt, mit denen ich meine Bauchmuskulatur wieder kräftigen kann, welche durch die großen Schnitte der Operationen arg ramponiert wurde. Dennoch habe ich nach diesen Übungen oft Rückenschmerzen und fühle mich ein wenig so, wie das kleine Männchen auf diesen gelben Schildern hier im Treppenhaus aussieht. Wahrscheinlich wird es da zu Hause noch Handlungsbedarf geben. Nach dem Mittagessen war noch einmal Ergometer geplant. Das ist ja quasi selbstgewähltes Schicksal, weil ich das unbedingt wollte. Erstaunte Blicke und die Frage, was wollen Sie denn schon wieder hier, kamen von der Reha-Sportlerin. Den Plan erfüllen, sagte ich, und ein paar Jungs drehen den Kopf. Offensichtlich eine ihnen bekannte Phrase. Ich schmunzle. Die Pause bis zur Muskelentspannung nach Jakobsen nutze ich, um abzuklären, wann mich am Donnerstag jemand zum Bahnhof Eckernförde bringt und wie das mit der Kofferabholung funktioniert. Ich bekomme zwei Banderolen für meinen Koffer und mein Name wird mit Zimmernummer auf einer Liste notiert, die mit Abreisende überschrieben ist. Diesen Eindruck nehme ich mit in dem Herrn Jakobsen seine Muskelentspannung und versuche, wieder ein wenig herunterzukommen. Aber die Banderolen in Händen zu halten und mein Name auf dieser Liste haben irgendwie etwas in mir ausgelöst. Ich gehe, frisch entspannt, aber wie ferngesteuert, auf das Zimmer und fange an zu packen. Im Nu war der erste Koffer voll. Den zweiten habe ich begonnen. Und im Schrank ist jetzt nur noch im Wesentlichen das, was ich noch nicht in Koffer 2 packen kann und was in das Handgepäck kommt. Auch zu Hause scheint man sich auf meine Rückkehr vorzubereiten. Der Sohn schreibt was von, die Frage ist dann, ob Gustl im Wohnzimmer oder in der Küche. Und meine Frau und ich überlegen, ob es am Donnerstag Raclette oder Tischgrill gibt. Die Tochter meint, Steaks wären ja angemessen. Also wird es Tischgrill. Der erste fertig gepackte Koffer wird fotografiert und als Beweisstück A per Telegram an die Familie versendet. Ich kontrolliere mehrfach Badezimmer, Schubladen, Schränke und Nachtschrank, ob nicht schon irgendwas eingepackt werden kann. Aber nein, ich muss vorerst einen Packstopp einlegen. Zu Abend esse ich mit einem der beiden Herren von Tag 2, der so herzlich gelacht hat, als ich gefragt habe, was regelmäßige Handtuchwechsel bedeutet. Er hat eine Verlängerung bekommen und reist erst am Dienstag ab. Das mit dem unter dem Radar fliegen hat bis zum Stammtisch ganz gut geklappt. Dort sitzen jetzt andere Gesichter, die interessiert sind, wer man so ist und wie lange man noch hat. Ich bin seit fast 3 Wochen Insasse und werde wegen guter Führung am Donnerstag entlassen, beschreibe ich meine Situation. Dass man im Umfeld der Klinik fast nichts mehr machen kann oder irgendwo hingehen kann, ernüchtert die Neuankömmlinge etwas. Die Dame, die sich dann provokant in die Herrenrunde setzt, möchte auch etwas auffallen und wartet, bis ihr jemand ein Getränk ausgibt. Na dann, denke ich, viel Erfolg. Trinke aus und verabschiede mich und gehe. Das Schlagwort Kurschatten ist hier immer mal wieder ein Thema, aber nur bei solchen, die es darauf anlegen. Meiner war doppelt so groß wie ich und ich bin an einem sonnigen Abend auf ihn aufmerksam geworden. Foto anbei. Ich bin mal wieder froh, dass ich dieses kleine Tagebuch hier habe, denn es sichert mir jeden Abend zuverlässig eine schöne Beschäftigung, die mir richtig Freude macht. Und daher freue ich mich auch schon darauf, euch morgen wieder zu berichten. Bis denne!